Kundgabe 4455. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.10.1948. Sammeln geistiger Schätze auf Erden. Reue im Jenseits. Der Ärmsten einer wird sein im geistigen Reich, wer sich auf Erden nicht geistige Schätze gesammelt hat und also leer eingehet durch die Pforten des Jenseits. Und ich möchte euch vor diesem Los bewahren, weil ihr bitterste Reue empfinden werdet, so ihr rückschauend die vielen Gelegenheiten erkennet, die ihr ungenützt ließet. Die Armut im geistigen Reich ist so bedrückend und hoffnungslos, dass sie euch quält und euren Willen völlig lähmt und ihr daher euch schwerlich aus dem qualvollen Zustand befreien werdet. Und es ist doch auf Erden so leicht, in den Besitz geistiger Güter zu gelangen, wenn ihr nur meiner gedenket und mit mir zu reden begehret. Dieses Verlangen schon garantiert euch die Zuleitung meines Wortes in verschiedener Form. Ihr werdet immer dorthin geführt, wo ihr mein Wort empfangen könnet, so ihr es nicht von mir gedanklich entgegennehmet, das heißt, in euren Gedanken meine Stimme erkennet. Sicher aber ist, dass ihr euch innerlich gedrängt fühlen werdet zum Liebeswirken, so wie ihr gedanklich mit mir in Verbindung tretet, also mich zu erreichen suchet. Denn ich melde mich durch meine Mahnung zur Liebe, weil ich dann erst mit euch ganz in Verbindung treten kann. Also suche ich euch als erstes zum Liebeswirken anzuregen und tue dies direkt durch die innere Stimme oder durch Hinweise und Ermahnungen von außen, durch Verkünder meines Wortes, die nur die Liebe predigen. Höret ihr sie an und befolget ihr das Wort, das in mir seinen Ausgang genommen hat. So sammelt ihr euch auch geistige Güter und erwerbet so einen Reichtum, der euch bleibt in Ewigkeit, der euch weder auf Erden noch im Jenseits genommen werden kann und der sich gleich fort vermehret, selbst wenn ihr ständig davon austeilet. Mit diesen Gütern gesegnet in das jenseitige Reich einzugehen, ist wahrlich das Erstrebenswerteste. Denn es sichert euch ein ewiges Leben, ein Leben im geistigen Reich, in Tätigkeit, die allein beglückend genannt werden kann und von euch überaus wohltätig empfunden werden wird. Wer aber völlig leer eingeht, der kann sich nur schwer im jenseitigen Reich geistige Güter erwerben, obwohl es nicht ganz hoffnungslos ist. Denn auch dort wird den Seelen das Evangelium gepredigt. Doch wie auf Erden steht es ihm frei, es anzunehmen. Wie auf Erden hängt die Aufnahme lediglich vom Willen ab, der aber außerordentlich geschwächt ist und ohne Hilfe durch Kraftzuführung sich nicht recht entscheidet. Und auch diese Kraftzufuhr ist vom Willen der Seele bedingt, sie zu nützen zur Liebetätigkeit oder von liebender Fürbitte eines Menschen, weshalb ihr Menschen nicht oft genug euch dieser armen Seelen erbarmen könnet, die eure Hilfe dringend benötigen, weil sie auf Erden versäumten, sich geistige Schätze zu sammeln, die ihren Zustand im Jenseits zu einem seligen machen. Ihre Not ist groß, doch die Menschen hören nicht auf mein Wort, sie glauben nicht und gehen darum arm und finsteren Geistes ein, in das jenseitige Reich. Amen.